Das ist Italiener Blues. Du hast mich verlost. Der Hund, die Kinder, die Hühner, alle gelost. Huckendorf, mein Magen knurrt. Und du bist drin mit Italiener Furt. Rocky Baby. Jetzt kommt der Arbeitslose. Jetzt kommt er nicht zum Mitsingen.